Frequency, Net Audio, Net Labels und freie Musik aus dem Netz. Mit Christian Grasser am Mikrofon und 12 Songs aus dem Netz. Wie gewohnt gibt's auch heute wieder eine bunte Mischung hier bei Frequency auf Byte FM. Den Anfang macht das Smartron-Trio aus Budapest. Thank you. Dream hier im Dermot Remix von der ungarischen Band Smartron Trio. Musik aus Budapest erschien beim Budapester Netlabel Buda Beats. Schon lange nichts mehr im Programm gehabt von diesem wunderbaren Netlabel-Projekt aus Osteuropa, die so mehr oder weniger die freien Veröffentlichungen als Sprungbrett für ihre Künstler ansehen. Our releases are not the final goal for our artists, just a starting step in the music business, schreiben die Macher auf ihrer frisch überarbeiteten Webseite. Eine ähnliche Motivation haben auch die Labelmacher von Brennnessel, einem Netlabel-Projekt aus Polen. Die Musik soll Werbung für die Live-Performances der Künstler machen und wir hören ein Stück dieses Labels. Vielleicht kann man dann auch ein bisschen einschätzen, wie das Ganze live klingt. Steer von AX Musik aus Lodz. I'm Byte FM. Man is successfully probing deep into the mysteries of the universe. Can he penetrate the greatest mystery of all, time itself? It took the creative magic of Dusted Wax and the fabulous production know-how of DJ Frenic to catapult you through time into a world that is yet to be. FM. Come on, boy, boy, boy, boy, boy. Y'all can't deny it, I'm a fucking rider. Come on, boy, boy, boy, boy, boy. Y'all can't deny it, y'all can't deny it. Come on, boy, boy, boy, boy, boy. Y'all can't deny it, I'm a fucking rider. Come on, boy, boy, boy, boy, boy. You don't wanna fuck with me. Yeah. Come on. Guess who's back? That's right. Doing right. Yeah. Dog world. Yo. Catch me at the hot spot. I box. Got block. Got the boy up all night. I pop. Is it alright? Show you right. Can't stop it. This is our world. Me and my girl. Catch me at the hot spot. I box. Got block. Got the boy up all night. I pop. Is it alright? Show you right. Can't stop it. This is our world. Me and my girl. Yeah. Lean back, come on. Put your hands up. drop it low, girl. Drop it low, girl. Waren jetzt gleich zwei Stücke hintereinander, obwohl eigentlich waren es wohl eher 50, aber eins nach dem anderen. Zuerst hörten wir DJ Frenic alias Sam Ferguson aus Bristol und zwar The Monolith, der Opener seiner Lessons from the Past EP. Erschienen ist dieses bunt gemixte Mini-Album bei Dusted Wax Kingdom. Die EP ist übrigens mittlerweile die 100. Release des britischen Netlabels. Und direkt im Anschluss, als wäre der Song dafür gemacht, schmiegte sich Girl Talk an, alias Greg Gillis aus Pittsburgh. Er ist einer der bekanntesten und meiner Meinung nach auch ja, einer der talentiertesten Mashup-Künstler überhaupt. In seinem aktuellen Mashup-Projekt wirbelte er mit Samples von unzähligen Popgrößen umher und arrangierte aus Songschnipseln völlig neue Musik. That's Right hieß der eben gehörte Track und davon wiederum hat sich der Mexikaner DJ Golonge inspirieren lassen. Er hat die Mashups von Girl Talk geremixed. Der Künstler ist also auf der Suche nach dem Remix eines Remixes, eine musikalisch-künstlerische Meta-Meta-Ebene sozusagen. Wir hören Oh No von DJ Golonge, inspiriert von Girl Talk. Generals gathered in their masses. Get out the way. Just like witches at black masses. Get out the way, bitch, get out the way. Evil minds that plot destruction. Get out the way. Sorcerer of death's construction. Get out the way, bitch, get out the way. In the fields of bodies burning. Get out the way. The war machine keeps get turning. Get out the way, bitch, get out the way. Death and hatred to mankind. Get out the way. wash my hands. Oh, Lord, yeah. Oh, no, the fight's out. I'm about to punch your lights out. Get the fuck back, guard the grill. It's a room, we can't stay still. I've been drinking and busting too, and I've been thinking of busting you. I'm not the motherfucking bowhead, and if your ribs are bitch, and gold diggers. Is there a bumper on your ass? No, nigga. I'm doing 100 on the highway. So if you do the speed limit, get the fuck out of my way. I'm DUI, hardly ever caught sober. And you about to get ran the fuck over. Fresh paint job, fresh inside. Get the outside frame in the trunk wide. All the rims big, do it ride good. Lean back, right hand on the pine wood. Lean on the outside, cream on the inside. Ice cream paint job. Got screens on the dash, what to say by the bill. Got a house by the bayside. Yeah, I'm living like that. And I'm riding like that. Boy, I'm riding like that. In the steering wheel wood like a baseball bat. Just like Archie said, we ready. Whole click straight, no the ticks like Nelly. Grand Marquis, paint job, great jelly. Or triple BC, big black box Chevy. Crank my car, she be humming. Rim so big, you can see me coming. Prime time quick, we get money. Stay iced up like TV Johnny. Cream on the inside, clean. Get out. If you with it, I'ma hit it. Flip it, rub it up and smack it. Look back at it, I'ma add it. Mississippi putting it down. I'm the hottest round. I told y'all mother, y'all can't stop me now. Listen to me now. I'm lasting 20 rounds. And if you want me, then come on get me now. Is you with me now? Then biggie, biggie bounce. I know you dig the way I sweep my style. People sing around. The people gather around. The people jump around. Come, get your freak on. Come, get your freak on. Oh No von DJ Golonch aus Monterrey, Mexiko. Del Hotel Records heißt das kleine, aber wirklich sehr feine Netlabel aus dieser Stadt. Fast ausschließlich lokale Künstler werden dort veröffentlicht. Eine der wenigen Ausnahmen ist diese Band hier. Malibu Cannibals aus Texas, veröffentlicht in Mexiko bzw. weltweit im Netz. Thank you. Mr. Raccoon aus Monterrey, eine der vielen interessanten Bands aus dieser nordostmexikanischen Stadt, die musikalisch wirklich sehr viel zu bieten hat. Das Netlabel Deluter Records versucht, diese Szene der Weltöffentlichkeit zu präsentieren. Und zwar hat mir das der Labelchef selbst, Jorge Cámara, erzählt. Monterrey war immer bekannt für eine vielseitige, lebendige Musikszene. Das Problem ist nur, es gibt keine Medien, die darüber berichten. Keine Radiostation sendet die Musik, es interessieren sich keine Magazine dafür und auch die Blogger-Szene schafft nicht besonders viel Aufmerksamkeit. Es gibt nur ein paar kleine Indie-Labels und eine Handvoll Internetradios, die sich mit der Szene beschäftigen. Es ist wirklich sehr schwer, bekannt zu werden, und dann wurde Monterrey wegen des Drogenkriegs in den letzten zwei Jahren auch noch von einer Welle der Gewalt überrollt. Über die Hälfte der Kneipen und Clubs haben deswegen zugemacht. All das zusammen hält die Leute fern von der Musik. It just keeps people and therefore music out of the public scene. Here in Mexico, if you play rock or hip hop, the only way your music is going to be heard nowadays. Wenn du hier in Mexiko Rock oder Hip Hop spielst, dann kannst du nur Leute über das Internet darauf aufmerksam machen. Und da muss die Musik frei sein. Das ist der einzige Weg, seine Musik außerhalb der eigenen Stadt zu promoten. Und selbst dann hören noch sehr wenige hin. Und da ja das Musikmonopol in Mexico City liegt, musst du irgendwie versuchen, in den dortigen Markt zu gelangen. Der elektronische Weg ist der einzige, der funktioniert. Und so, also über das Netz, versucht es eben auch die Band Mr. Raccoon, Hörer außerhalb von Monterrey zu erreichen. Wir hören Bla, das ruhigste Stück ihrer aktuellen EP, zu finden bei Deluter Records. Links dorthin gibt's natürlich auch bei uns auf byte.fm/magazin. Sucht dort einfach mal nach Frequency und dann findet ihr auch die Playlist samt Info- und Download-Links. Ghost of a Right Wing America von Mesophone aus Bristol. Das Musikerduo Matt Welsh und Stephen Herbert stecken dahinter. Die beiden haben in den vergangenen 5 Jahren sage und schreibe 13 Alben aufgenommen. So steht es zumindest auf den Seiten ihres Labels Another Record. Dort erschien eines der vielen Alben und einige Songs daraus stehen auch als freier Download bereit. Etwas großzügiger sind da schon die Macher und Künstler hinter dem Labelprojekt Rock Proper. Dort stehen nämlich komplette Alben frei im Netz. Blues, Rock, Americana, Singer-Songwriter sind da die Schlagworte für die Musik. Wir hören gleich zwei Stücke aus dem Rock Proper Back-Katalog. Love Story in Blood Red, und zwar mit dem Track What's So Special, und im Anschluss die wunderbare Rachel Rice, die sich über Chicago auslässt in einem ihrer Songs. What's so special about your hometown? What's the boy next door got that I don't? You can do anything you want to, but you don't. Changed Rachel Rice mit Chicago von ihrem aktuellen Album Without a Bird. Erschienen ist das Ganze bei dem Netlabel Rock Proper. Das ist allerdings mehr als nur ein Netlabel. Neben der vielen freien Musik gibt es viele Tipps für Musiker, unter anderem wie man sich im Netz selbst gut vermarkten kann. Außerdem gibt es auch noch einen 24-Stunden-Musikstream für Musikfans. Sollte man unbedingt mal vorbeischauen bei diesem Kollektivprojekt aus den USA. Apropos Kollektiv und USA, das passt auch zum letzten Song und Netlabel für heute, und zwar Quote-Unquote Records, ein Indie- bzw. Punk-Rock-Kollektiv aus New York City. Eine der aktuellen Veröffentlichungen hat aber ja weniger mit Punk-Rock zu tun, sondern vielmehr mit psychedelischem Shoegazer-Blues, könnte man sagen. Wir hören Contraflow mit dem ebenso betitelten Song ihres gleichnamigen Albums Contraflow. Links zu Musik und Künstler gibt's bei uns auf byte.fm/magazin. Mein Name ist Christian Grasse und ich sage schon mal vielen Dank fürs Dabeisein in dieser Stunde Frequency und bis zum nächsten Mal. Tschüss.